Übung 2a. Hören Sie den Dialog. Wer wohnt wo? Entschuldigung, wo wohnt Frau Schulz? Frau Schulz? Gehen Sie geradeaus. Links wohnt Frau Schulz in der Rosenstraße 5. Und noch eine Frage. Wo wohnt Frau Frank? Frau Frank? Die Rosenstraße immer geradeaus, dann rechts. Rheinstraße 9. Vielen Dank. Nichts zu danken.